Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Naturwissenschaften, das ist die Auseinandersetzung zwischen Theorie und Experiment. Oder eigentlich sollte man sagen, die Verbindung von Theorie und Experiment. Wenn Menschen Naturwissenschaft betreiben, dann hat es natürlich auch was damit zu tun, dass Menschen eben keine funktionierenden, perfekt funktionierenden Maschinen sind, sondern dass sie Visionen haben, Hoffnungen, Ängste und natürlich Wünsche. Das heißt, zu jeder Art von menschlicher Naturwissenschaft gehört etwas dazu, was man im Allgemeinen unter dem Stichwort Betriebsblindheit zusammenfasst. Ja? Also mit anderen Worten, eigentlich hätten die doch sehen müssen, dass sie haben es aber nicht gesehen, weil der Blick war ein außerordentlich eingeschränkter. Das Thema der heutigen Sendung, da geht es ein bisschen um Betriebsblindheit. Ja? Und zwar deswegen, weil man offenbar gewisse Dinge einfach sich nicht hat vorstellen können. Und dann kam es zum echten Knall, es kam zum Phasensprung. Und auf einmal hatte sich die Welt verändert. Und diese Weltveränderung, die hat in diesem Fall mit einem Begriff zu tun, den man im allgemeinen Leben mit Betäubung zusammenbringt, nämlich mit dem Äther. Das Thema der heutigen Sendung ist, was war der Äther? Ja. Wobei ich darauf hinweisen möchte, dass die Vergangenheitsform, die wir hier verwenden, eigentlich nicht ganz korrekt ist. Denn wir haben heute auch unseren Äther. Allerdings hört er sich ein bisschen anders an, sieht ein bisschen anders aus, wird in andere Worte gefasst. Der Äther. Also ursprünglich begann alles, wie so vieles in Naturwissenschaften, mit den Griechen. Die Griechen haben sich auch schon mal überlegt, ja, also der Kosmos, also das Ganze, das Universum und das alles, da könnte es einen Stoff geben, der praktisch das ganze Universum durchzieht. Irgendwas ganz Feines, so ein feinstofflicher Stoff, der es dann auch möglich macht, zum Beispiel zu erklären, wie die sechs Sinne funktionieren und so weiter. Also das sollte alles darüber irgendwie transportiert werden. Aber ich greife eigentlich zu tief in die Kiste, in die historische, denn das, was wir hier brauchen, das ist nicht 2.500 Jahre alt, das ist nur 200 Jahre alt. Anfang des 19. Jahrhunderts war nämlich bekannt geworden, dass Licht, also Licht, sich wie eine Welle verhält. Ne? Young und Fresnel hatten festgestellt, Licht verhält sich wie eine Welle, es gibt Beugungen, es gibt Interferenzen. Also es war klar, Licht ist wie eine Welle. Ne? Obwohl der Newton ja noch gedacht hatte, eine ganze Weile davor, hatte Newton gedacht, dass Licht sich aus Teilchen zusammensetzt. Wie wir natürlich heute wissen, hatten alle recht und haben alle recht. Licht ist sowohl Welle wie Teilchen. Aber wir bleiben mal bei dem Wellencharakter. Also Licht ist eine Welle. Wellen, so dachte man im 19. Jahrhundert, Wellen brauchen ein Medium, in dem sie sich ausbreiten. Typischer Fall, Wasserwellen. Ne? Wir haben so einen Wasserteich vor uns, alles schöne, klare Oberfläche. Wir werfen einen Stein rein. Der Stein ist der Erreger, Wasser ist das Medium. Was macht das Medium? Das Medium trägt die Wellen. Ne? Wissen Sie ja alle, schöne, kreisförmige Wellen breiten sich von diesem Erregerzentrum aus. Was passiert da? Offenbar werden die Wassermoleküle zu vertikalen Schwingungen veranlasst. Ja? Sie selber bewegen sich kein Stück weiter, also nicht besonders viel weiter, sondern sie geben ihre Schwingungen an die benachbarten Moleküle weiter. Auf diese Art und Weise überträgt sich die Geschwindigkeit, dass der Stein ins Wasser gefallen ist, oft nach einer Weile auf den ganzen Teich, auf die ganze Pfütze und sowas. Nun ist klar. Ja, also Wellen, Wasserwellen brauchen ein Medium. Dass ich jetzt zu Ihnen spreche, zumindest hier im Studio, diejenigen, die mich jetzt hier im Studio hören, die hören meine Schallwellen. Schall braucht auch ein Medium, nämlich das sind Druckschwankungen. Das heißt, man muss irgendein Medium haben, das sich verdichten kann und auf die Art und Weise wird die Welle, die Schallwelle transportiert. Also Wellen brauchen ein Medium. Und abgesehen davon, dass Licht eben eine Welle war, hatte 1862 James Clerk Maxwell, einer meiner ganz besonderen Freunde, für mich als Plasmaphysiker, der sich mit Elektrodynamik beschäftigt, sozusagen der Urvater meines Teils der Physik. James Clerk Maxwell hatte die Theorie des Elektromagnetismus formuliert, ein Theoretiker. Und er fand dabei heraus, dass also Licht auch eine Welle ist. Er hat das Gleiche herausgefunden, was die Experimentalphysiker rausbrachten, aber theoretisch ausgerechnet, dass es sich bei dem Licht um eine elektromagnetische Welle handelt, nämlich um die Schwingungen eines elektrischen Feldes und senkrecht dazu eines Magnetfeldes. Also eine elektromagnetische Welle ist sowas, ja, sowas. Elektrische Felder und magnetische Felder, die sich wellenartig ausbreiten. Jetzt war die Frage, und da sind wir eigentlich bei der Betriebsblindheit an der Stelle. Die Frage ist, war das eine Betriebsblindheit? Denn die kannten ja bis dahin nur Wellen, die ein Medium brauchten. Da natürlich die Frage liegt offensichtlich auf der Hand. Welches Medium ist dafür verantwortlich, dass das Licht sich ausbreitet? Denn es war Folgendes klar. Das Licht der Sonne kommt von der Sonne zu uns. Die Sonne produziert also Licht und das Licht kommt auf die Erde. Ja? Auch innerhalb des Erdkörpers breitet sich Licht aus. Ja? Also wenn man eine Kerze anmacht, dann läuft das Licht offenbar von der Kerze in den ganzen Raum. Es war auch klar, dass Licht sich mit unglaublich hoher Geschwindigkeit bewegen muss. Diese Wellen müssen also sehr schnell sein. Woran merkt man das? Stellen Sie sich doch mal auf den Berg, machen Sie Augen zu. Wenn Sie Augen aufmachen, ist sofort alles wieder da. Das heißt schlicht und ergreifend, das Licht ist wahnsinnig schnell. Das war ja schon lange bekannt, 300.000 Kilometer pro Sekunde, alles klar. Und jetzt war eben die entscheidende Frage, welches Medium trägt das Licht? Tja, was kann es sein? Wenn das Medium das ganze Universum durchzieht, ja, dann muss es so dünn sein, dass die Bewegung der Planeten von diesem Medium nicht gestört wird. Ja? Dieses Medium darf also nicht nur auf der Erde sein, sondern es muss ja im gesamten Universum dafür verantwortlich sein, dass das Licht sich irgendwie bewegen kann. So dachte man. Ne? Also genau wie bei diesem Wasser, Steinreihen und so weiter. Das Medium darf aber nicht besonders dicht sein, weil dann würden die Planeten unter Umständen das ja spüren und würden in ihrer Bewegung abgebremst werden. Das Medium darf auch schon deswegen nicht so dicht sein, weil wir sehen die Dinge ja. Ja? Also wir sehen sie ja ziemlich klar. Wir sehen ja zum Beispiel auch im 19. Jahrhundert war schon bekannt, dass die Sonne also gewisse Flecken hat, dass es Ausbrüche gibt. Das war ja alles schon bekannt. Also das Medium kann nicht so besonders massiv sein. Wie sucht man nach einem Medium wie dem Äther? Ja, man sucht nach dem Medium Äther genauso, wie man nach der Windgeschwindigkeit sucht. Nach dem Wind sucht. Denn wenn die Planeten bewegen sich ja um die Sonne herum. Annahme war, der Äther steht still, also bewegt sich die Erde, wie alle anderen Planeten, praktisch wie so ein Flugzeug im Wind. Ja? Also die Erde bewegt sich relativ zum ruhenden Äther, so wie sich ein Flugzeug relativ zur Luft bewegt. Ja? Und dann kann man ein Experiment machen. Bevor ich zu diesem Experiment komme, müssen wir Folgendes festhalten. Nehmen wir mal an, wir haben ein Flugzeug. Das Flugzeug fliegt, sagen wir mal, also dieser, machen wir mal so. Hier kommt der Wind, das ist der Wind, hier kommt der Wind. Das Flugzeug fliegt so. Ja? Das Flugzeug fliegt gegen den Wind, dreht sich wieder um und fliegt dann mit dem Wind. Hm? Klar. Also einmal muss man die Geschwindigkeit des Windes abziehen, um die Gesamtgeschwindigkeit des Flugzeugs festzustellen, weil es muss ja gegen den Wind anströmen, ja, anfliegen. Und wenn es mit dem Wind fliegt, hat es Rückenwind. Jetzt kann man ausrechnen, wie lange braucht zum Beispiel ein Flugzeug, um, was weiß ich, 10 Kilometer von hier nach hier zu fliegen. Ne? Der Wind strömt konstant an und sowas. Jetzt kann das Flugzeug aber unständig auch, sagen wir mal, quer zum Wind fliegen. Ne? Einmal so rum und dann wieder zurück. Dann stellt man fest, dass die Flugzeit des Flugzeugs parallel zum Wind und antiparallel dazu, also wieder zurück, etwas länger ist als quer dazu. Ja? Also wenn man hier so ein Messgerät hat und misst, wann kommt das Flugzeug wieder an, dann dauert es auf dieser Linie, nämlich genau gegen den Wind und mit dem Wind, etwas länger als quer dazu. Das ist ein Effekt, den kann man schlicht und ergreifend ausrechnen. Und so funktioniert ein ganz wichtiges Experiment, was sozusagen ein Schlüsselexperiment für die moderne Physik geworden ist. Nämlich, jetzt ersetzen wir den normalen Wind auf der Erdatmosphäre. In der Erdatmosphäre ersetzen wir durch den Äther. Ja? Die Erde fliegt ja durch den Äther. Also ersetzen wir den Wind durch den Äther, das Flugzeug durch die Erde, ja? Und außerdem noch durch ein Lichtsignal. Das heißt, wir machen jetzt Folgendes. Wir machen ein Experiment, wo wir Licht in Richtung des Äthers schicken werden und wieder zurück. Und einmal senkrecht dazu und wieder zurück. Das ist das berühmte Michelson-Morley-Experiment. Fangen wir mal mit der... Das ist nicht einfach für mich, weil jetzt muss ich Ihnen ein Experiment erklären, ohne dass ich irgendwelche Möglichkeiten habe, das anzuzeichnen. Das werde ich jetzt nicht machen. Also, wir schicken einen Lichtstrahl in Richtung der Bewegungsrichtung der Erde los. Wir wissen ja, wie die Erde sich dreht, also schicken wir einen Lichtstrahl nach vorne. Wie kommt der Lichtstrahl wieder zurück? Spiegel, klar. Ne? Also der Lichtstrahl knallt auf den Spiegel und dann kommt er wieder zurück. Dann kann ich den Lichtstrahl nehmen und kann ihn zu einem anderen Spiegel schicken, quer dazu und auch wieder zurück. Und dann messe ich hier unten die Ankunftszeit des Lichtes. Und Licht ist ja eine Welle. Und wenn die Ankunftszeit von zwei Wellen unterschiedlich ist, dann müsste ich ein Interferenzmuster sehen. Ja? Also dunkle und helle Streifen. Ist das klar? Okay. Dieses Interferenzmuster müsste sich also verändern, wenn ich die Richtung verändere, ja, die der Lichtstrahl durchläuft. Solange ich also immer nur in eine Richtung den Lichtstrahl habe, sollte sich das, ist das Interferenzmuster praktisch identisch. Ja, da soll gar nichts passieren, weil das kommt ja alles zur gleichen Zeit an. Ja. Wenn ich aber jetzt diesen Lichtstrahl teile, ja, der eine Teil des Lichtstrahls geht zu diesem Spiegel und der andere Teil des Lichtstrahls geht zu diesem Spiegel, kommt wieder zurück, dann müsste ich eine Veränderung des Interferenzmusters sehen. Wenn das Licht sich relativ zum Äther bewegt, wenn also die Geschwindigkeit des Lichtes genauso wie bei dem Flugzeug, einmal bei Gegenwind wird die Geschwindigkeit des Windes abgezogen und bei Rückenwind wird sie dazugezogen. Das heißt, man müsste eine unterschiedliche Geschwindigkeit der Lichtstrahlen haben, ob es sich nun mit dem Äther bewegt oder dagegen. Das war nicht einfach, weil bei hohen Geschwindigkeiten muss man also schon, sagen wir mal, eine sehr hohe Präzision haben. Am Anfang dachte man, die Präzision des Experimentes reicht nicht aus. Dann hat man also sehr, sehr viele Spiegel hingestellt, ja? Also um möglichst den Weg lange zu machen, den der Lichtstrahl durchläuft. Was kam raus? Das Experiment misslang. Man stellte fest, es gab keine Unterschiede in der Ankunftszeit des Lichtes. Das Interferenzmuster, was sich eigentlich hätte verändern müssen, veränderte sich nicht. Es sah alles danach aus, als ob das Licht sich, egal in welche Richtung es sich relativ zu dem Äther bewegt, immer mit der gleichen Geschwindigkeit fliegt. Also immer mit der Lichtgeschwindigkeit. Das war komisch. Und das ist ja auch heute noch ein Riesenproblem. Also jetzt gedanklich für einen, ne? Weil man immer denkt, Geschwindigkeiten addieren sich. Zwei Lichtstrahlen, wenn ich aufeinander donnere, dann müssten die doch eine Relativgeschwindigkeit von zweimal Lichtgeschwindigkeit haben. Stimmt aber nicht. Ist immer Lichtgeschwindigkeit. Ist komisch, ne? Und da musste die Physik sich verändern. Mein Gott, was hat man nicht alles angestellt? Hat man gesagt, ja, man kann das deswegen nicht messen, weil der Äther sich relativ zur Erde genauso bewegt, wie die Erde sich relativ zum Äther bewegt. Das würde sich praktisch genau ausgleichen. Also die Erde würde praktisch stillstehen zum Äther. Also ich meine, ist ja, Gedanke ist ja erlaubt, ist ja okay. Was hat man gemacht? Man hat die Messung einfach ein halbes Jahr später gemacht, als die Erde auf der anderen Seite der Umlaufbahn um die Sonne war. Ergebnis war genau das gleiche. Es gab keinen Unterschied. Und das hatte zur Folge, dass offenbar das Transformationsverhalten bei Licht von einem System ins andere, nämlich in ein System, das sich mit einer Relativgeschwindigkeit v bewegt, offenbar ganz anderes sein muss, als das, was man normalerweise im Alltag so kennt. Und das führte nur allgemein noch nicht, aber zur speziellen Relativitätstheorie. Einsteins Lösung für dieses merkwürdige Dilemma war, es gibt gar keinen Äther. Das Licht braucht überhaupt kein Medium, in dem es sich bewegt. Die elektromagnetischen Felder, die brauchen überhaupt keinen Träger. Und vor allen Dingen, die Lichtgeschwindigkeit ist in allen Systemen die gleiche. Nirgendwo werden Lichtgeschwindigkeiten addiert. Da gibt es nicht drei oder vier oder fünfmal Lichtgeschwindigkeiten, sondern es gibt genau nur eine einzige. Und die gilt für alle elektromagnetischen Wellen in diesem Universum. Für alle. Ja, so viel zum Thema Betriebsblindheit. Der Äther ist heute weg. Wir haben heute andere Äther. Wir haben heute Äther, das ist die dunkle Materie, die dunkle Energie. Möglicherweise sind wir genauso betriebsblind und wir müssen schlicht und ergreifend zur Kenntnis nehmen, dass wir vielleicht eines Tages noch einen neuen Einstein brauchen. Und im Übrigen gilt natürlich, dass die Bretter, die manche Leute im Kopf haben, für viele die Welt bedeuten.